Im Radio hören Sie die folgende Nachricht. Und zum Schluss des Kulturjournals noch eine Meldung, die wir gerade bekommen haben. Dieses Jahr gehen die Hauptpreise des 30. Internationalen Kinderfilmfestivals an den portugiesischen Film Hinter den Wolken und die schwedisch-norwegische Produktion Hobbit. Beide Filme zeigten Kinder, die mutig und eigenständig durchs Leben gehen, begründete die Jury aus 5 Erwachsenen und 5 Kindern ihre Entscheidung. Sie hören jetzt den Text noch einmal.